Und morgen wollte ich aufstehen, doch ich beschloss mich viermal umzudrehen. Es tut eigentlich nie Not, das zu erzählen. Nun ja, ich wollte meine 6x XL Hose anziehen, doch dann kam ich so nicht zurecht dran. Nun, wie soll ich das, diese Ende, diese Situation erzählen? Die Hose lag auf dem Grund, ich daneben, die Körperhaltung war recht ungesund. Voller Entsetzen steh ich fest. Ich dachte, alles klar, einmal nur die Haselnagelgrüne Ausbutter auf. Der Rest auf die Beine, das flutscht die Hose. Aufstand, nehm ihr auf, auch im Kopf. Ich nahm es nicht im Kopf und dann schlug die gesamte Magrine auf. Das Fuß schmeckte gut, aber die Hose. Die Hose, verdammt, sie sehen nicht mehr zu!